Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte am 21. März einen ausführlichen Bericht mit dem Titel »Das miserable Ende von Bakune ist das harte Urteil der Nation und Geschichte über ihre unverzeihlichen Verbrechen«. Durch die Massendemonstrationen der südkoreanischen Bevölkerung mit Kerzen in den Händen wurde die landesverräterische Präsidentin Südkoreas Park Geun-hye vom Amt entlassen. Als eine Präsidentin, die durch das Kerzenfeuer verbrannt wurde, hat sie in der politischen Geschichte Südkoreas einen üblen Ruf hinterlassen wie ihr Vater, der durch seinen Handlanger erschossen wurde. Der heiße Volksaufstand, der vom Ende Oktober 2016 rund 130 Tage lang in ganz Südkorea andauerte, war Explosion der angehäuften Wut der Bevölkerung auf die Landesverräterin Park Geun-hye, die als Diktatorin und Königin der Korruption die volksfeindliche Tyrannei, den Kriechertum, Landesverrat und die innerkoreanische Konfrontation verfolgte. Er war ein in der Geschichte beispielloser Widerstand des ganzen Volkes, dem sich auch die Koreaner und anderen in den USA, Japan, Kanada, Frankreich und Deutschland mit solidarischen Kerzenkundgebungen, politischen Deklarationen und Demonstrationen anschlossen. Der Volksaufstand der südkoreanischen Bevölkerung für eine neue Welt mit Souveränität, Demokratie und Wiedervereinigung war ein harter Kampf gegen Kriecherei, Landesverrat und konservative Kräfte und ging in die Geschichte des Kampfes des südkoreanischen Volkes ein. Er zeigte, dass die Kräfte der Ungerechtigkeit, die wie Park Geun-hye über das Volk herrschen und dem Willen der Massen und dem Strom der Zeit zuwiderlaufen, auf jeden Fall zugrunde gehen und die vereinte Kraft des Volkes mit Gerechtigkeit und Wahrheit durch nichts zerbrochen werden kann. Mit dem Elan, der als Fackel des Volksaufstandes Park Geun-hye verurteilt hat, soll die Bevölkerung Südkoreas dafür kämpfen, den ganzen Abschaum der Geschichte und Nation endgültig zu begraben und eine neue Politik, neue Ordnung und neue Gesellschaft mit dem Volk als Herr zu errichten.